Sie haben es vielleicht verstanden, da wurde gerade ein Radfahrer geköpft mit einem Stahlseil bei seiner Schussfahrt zurück ins Tal nach Freiburg. Erdacht hat den Mord die Schriftstellerin Julie C. Zu lesen ist er in ihrem neuen Buch Schilf. Und Julie C. ist jetzt am Telefon. Warum, Tag Frau C., musste es denn diesmal ein Mord, also ein Krimi sein? Also das entspringt schon einem lang gehegten Wunsch. Ich habe in den Romanen, die ich davor schrieb, auch schon Krimi-Motive beziehungsweise jedenfalls immer kriminelle Absichten meiner Protagonisten mit verhandelt. Und ich dachte, es ist irgendwann mal Zeit, sich der Sache wirklich zu stellen und auch zu versuchen, was die Konstruktion der Handlung angeht, mit den Krimi-Elementen zu arbeiten. Das reizt mich wirklich schon seit Jahren. Es gibt von Fontane eine wunderbar knackige Kurzfassung seines Romans Der Stechlin. Ein Alter stirbt und zwei Junge heiraten. Wie ist die Kurzfassung von Schilf? Zwei Physiker liebten sich einmal und deswegen muss einer sterben. Okay, 100 Punkte, Frau C. Und das war nicht mal vorbereitet. Als ich Ihren Krimi gelesen habe, und ich muss zugeben, ich bin noch nicht bis ganz ans Ende gekommen, als ich gelesen habe, da dachte ich, der ist so perfekt konstruiert und so logisch, dass ich dachte, warum hat die eigentlich nicht schon früher einen Krimi geschrieben? Wieso hat das so lange gedauert? Weil ich eigentlich vom, sage ich jetzt mal, schriftstellerischen Typus her mich dafür gar nicht besonders eigne, denn mein Schreiben war bislang immer ein intuitives. Ich habe nie, bevor ich anfing, mich einem Buch zu widmen, Skizzen gemacht oder eine Art planerische Architektur aufgestellt, sondern einfach drauf losgeschrieben. Und das ist etwas, was bei einem Krimi natürlich nicht geht. Man muss, um so eine Logik und Stringenz zu erzeugen, sich vorher Gedanken machen. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal getan. Das war auch ein bisschen ein Auftrag an mich selbst, fast schon pädagogischer Art. Und tatsächlich fiel es mir auch unglaublich schwer. Also mein schreiberisches Naturell widersetzt sich eigentlich dieser Stringenz. Was hat man denn im Krimi für Möglichkeiten? Sie haben von dem Korsett gesprochen, in das Sie sich aus pädagogischen Gründen fast gezwängt haben. Aber was sind die Möglichkeiten, die man beim Krimi-Schreiben hat? Die sind im Grunde ganz großartig. Denn zum einen ist der Krimi eine Gattung, wo die klassische Dramaturgie noch ihre Gültigkeit besitzt. Und ich bin ein Fan von Dramaturgien. Ich konstruiere die gerne im Kopf und ich mag ihre Wirkweise auf den Menschen. Ich finde es absolut faszinierend, dass man mit bestimmten Handlungsmustern Menschen fesseln kann. Einfach so, also wie mit einem Zaubermittel. Das finde ich ganz reizvoll, das eben beim Schreiben auch zu versuchen. Und die zweite Sache ist, dass man über die Kriminalromane die Möglichkeit hat, sich mit ganz existenziellen Themen auseinanderzusetzen. Denn in Krimis geht es immer auch um Sterblichkeit. Nicht nur, weil da Morde passieren, sondern weil das diesem dramaturgischen Verfahren immanent ist. Das führt auf eine Krise zu. Da werden ganz existenzielle Fragen gelöst. Und ich verhandle ja gerne auch philosophische oder halbphilosophische Themen mit. Und das ging beim Krimi eben wirklich sehr gut. Ein Mord hat auch immer mit dem Schuld haben, Schuld bekommen, schuldig werden zu tun. Ist das etwas, was die Juristin in Ihnen besonders beschäftigt? Ja, es gibt in der Rechtswissenschaft, also jetzt speziell im Strafrecht, so Grenzfälle, die für Juristen sehr interessant sind. Das sind Fälle, in denen was passiert, was nach dem Buchstaben des Gesetzes ganz eindeutig verwerflich ist, verboten, also zum Beispiel die Tötung eines anderen Menschen, wo jetzt auch die üblichen Entschuldigungsmuster wie Notwehr, Selbstverteidigung eben nicht greifen, wo aber das, sag ich mal, gesunde Gefühl des Menschen sofort sagt, der ist aber irgendwie trotzdem unschuldig. Irgendwie, das ist eine besondere Konstellation, wir können den nicht behandeln nach den üblichen Mustern. Und das ist sehr spannend, dieser Punkt, weil da merkt man eben, wie das moralische Empfinden von Menschen überhaupt funktioniert. Es geht nicht nur darum, Gesetze und Regeln zu implementieren, sondern wir haben etwas in uns, was dem vorausgeht. Irgendein Gefühl dafür, was richtig ist und was falsch. Und wie sich das entwickelt und wie das gelagert ist, das finde ich sehr spannend. Und deswegen handelt es sich auch hier um so einen Grenzfall. Also man kann den Mörder, glaube ich, nicht wirklich als Schuldigen ansehen. Man nimmt ihn die ganze Zeit in Schutz, weil man das Gefühl hat, er kann nichts dafür, er kann nichts für das, was passiert ist. Gerechtigkeit und Sühne. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Julie C., deren neuer Roman Schilf ein Krimi ist. Als Vorsatz vor ihrem Buch, da steht der Satz, wenige Menschen beherrschen die Kunst, sich vor den richtigen Dingen zu fürchten. Was sind denn für Sie die richtig furchtbaren Dinge? Der Satz bezieht sich auf ein Fragment im Buch, wo es um die Metapher des Fallens geht. Da steht quasi, dass das Schreckliche am Fallen nicht der Aufprall sei, sondern der Moment des Fallens selbst, also der freie Fall. Und worum es da geht, ist, dass wir Menschen sehr ergebnisorientiert sind. Also wir überlegen uns bei allem, was passiert, immer, worauf läuft das hinaus? Also was wird am Ende da stehen? So wie beim Fallen eben der Aufprall am Ende steht. Das führt dazu, dass wir uns sehr in die Zukunft orientieren und der Gegenwart, die ein Vergehen ist, etwas Prozesshaftes, sehr wenig Aufmerksamkeit widmen. Dabei ist dieses Vergehen, dieser Prozess, das Eigentliche, wofür wir Angst haben müssen, denn darin liegt sozusagen ein permanentes Verpassen des eigenen Lebens, wenn man sich zu stark auf das Ergebnis konzentriert. Und darum geht es ein bisschen in diesem Zitat. Es geht ja in dem Buch auch um die Freundschaft und den Kampf zweier Physiker und auch um deren unterschiedliche Erklärungsformel für die Welt. Manchmal habe ich da gedacht, die Autorin ist nicht Juristin und Schriftstellerin wie sie, sondern Physikerin. Und es gibt an irgendeiner Stelle auch so einen Satz wie, nur Gott und die Quantenphysik taugen zur Erklärung der Welt. Ich habe den nicht mehr wörtlich im Kopf, aber so etwa. Was, Frau C., fasziniert Sie so an der Physik? Das ist eine alte, quasi verdrängte Liebe von mir. Ich habe schon in jungen Jahren mit meinem Bruder, der naturwissenschaftlich extrem begabt ist, ganz im Gegensatz zu mir, sehr gerne über physikalische Themen gesprochen und mich da von ihm belehren und weiterführen lassen. Irgendwann kam ich an den Punkt, aufzuschnappen gewissermaßen in den Medien, ganz populärwissenschaftlich, dass gerade die Quantenphysik im Grunde dabei ist, sich Fragen neu zu stellen, die sich die Philosophie seit Hunderten von Jahren stellt. Und ich fand das unglaublich interessant, dass die Naturwissenschaft auch auf diesem Gebiet im Grunde dabei ist, die Philosophie abzulösen oder vielleicht wenigstens zu ergänzen. Und also es war eher auch dieses philosophisch-geisteswissenschaftliche Interesse, was mich dann dazu gebracht hat, mich damit zu beschäftigen auf wirklich amateurhafte, hobbymäßige Art. Sie haben also die Physik drin und auch die großen Fragen für die Erklärung der Welt. Aber Sie haben natürlich einen Krimi geschrieben und ein Krimi braucht einen Mord. Und um auf den nochmal zu kommen, warum ausgerechnet Kopf ab mit einem Stahlseil? Stelle im Buch, wo die Hauptfigur selber sich überlegt, wie sie diesen Mord begehen soll. Da macht er die Küchenschubladen auf und guckt sozusagen alles an, was er im Haushalt hat. Genau das habe ich auch gemacht. Also ich habe in die Schränke geguckt und gesehen Insektenvertilger, Schaschlikspieße, Mikrowelle, also alle Geräte, was uns so umgibt an täglichen Gegenständen, habe ich durchdekliniert, um mir zu überlegen, was würde sich denn eignen, um als Laie, also als normaler Mensch einen Mord zu begehen, als ein Mensch, der sich nie diesen Gedanken gestellt hat, dass sowas für ihn überhaupt möglich ist. Und ich bin dann irgendwie auf diesen Zusammenhang mit dem Fahrradfahren und dem Drahtseil gekommen. Ich habe, glaube ich, vor Jahren mal darüber gelesen, dass in Leipzig im Park irgendwelche wahnsinnigen Fahrradhasser tatsächlich solche Seile gespannt haben. Also weniger um zu köpfen, mehr um halt einen Sturz zu verursachen, was schlimm genug ist. Und da gibt's irgendwie eine Konnotation, eine Assoziation in meinem Kopf und so. So fiel mir das dann ein, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war und welche Überlegungen genau dahinter standen.